die Bücher nach der Grenze hetzend, den Freunden ließ, entrat ich des Gedichts. Doch führ ich meine Rauchgeräte mit verletzend, des Flüchtlings dritte Regel haben nichts. Sagen dem nicht viel, der nur auf solche wartet, kommend ihn zu greifen. Das Ledersäckchen.